Text 21. Küchengespräche über die Liebe. Wobei diese Pilotsendung ein bisschen aus dem Rahmen fällt, weil der Anlassfall war das Fest von Freundinnen, die ihre 5-jährige Beziehung im Kreis von Freundinnen feiern wollten. Und wir dachten uns, es wäre ganz praktisch, im Rahmen dieses Festes Interviews zu führen, was mit entsprechenden Hintergrundgeräuschen auch gelang. Zugleich ist das eigentliche Konzept eins, das wiederum sehr praktisch ist, nämlich wir laden uns bei lieben Menschen und Freundinnen zum Essen ein und plaudern über ihre Liebeskonzepte. Solltet ihr euch jetzt angesprochen fühlen, könnt ihr uns jederzeit einladen zu euch in eure Küche, zu einem Küchengespräch. Ihr kocht für uns und wir fragen euch über eure Konzepte zur Liebe, Wünsche, Träume, Erfahrungen, und daraus machen wir einmal im Monat auf der Schiene vom Kontext 21. Dieses durchaus alte feministische Konzept von das Private ist öffentlich verfolgenswert wäre, zusammen mit einem, glaube ich, durchaus konservativen Rückzug in mehr oder minder konventionelle Zweierbeziehungen, wobei das auch nochmal zu hinterfragen ist, ob Zweierbeziehungen nicht auch wesentlich transformiert erscheinen gegenwärtig. Einerseits gibt es diese Sehnsucht nach Sicherheit, Rückzug, Geborgenheit. Andererseits glaube ich, dass gerade in Liebesbeziehungen Modelle gelebt werden von Solidarität und freundlichem Umgang miteinander, der uns zunehmend zum Beispiel auch in politischen Auseinandersetzungen abhanden zu kommen scheint. Uns interessieren natürlich nicht nur die Abwege der Liebe, die Deformationen, das ganz, ganz, ganz Besondere, sondern durchaus auch die Alltäglichkeit und auch vom Konzept her nicht die Pathologisierung der Liebe, sondern eine Art Suche danach, das Wort sprechen wird. Im Wesentlichen steht im Mittelpunkt eine linke Auseinandersetzung mit einem Thema, das normalerweise sehr konspirativ abgehandelt wird. Eigentlich bildet das Alltägliche den Fokus. Zum Teil gibt es auch durchaus manche Erschütterungen, wenn gerade in Bezug auf Kinder dieser Rückgriff auf eben ganz konventionelle Formen, die wir zugleich auch meist schon scheitern gesehen haben, passiert, also sprich Zusammenwohnen, Leben, Kleinfamilienmodelle. Ist das schlecht? Muss ja nicht sein. Andererseits ist es vielleicht erfahrungsgemäß viel eher konfliktiv und in der Frauenrolle nicht sehr begehrenswert. Vorher schon erwähnt, die Pilotsendung unterscheidet sich wesentlich von unserem angestrebten Sendungskonzept. Einerseits, weil es sehr großen Spaß gemacht hat, auf dem Fest Interviews zu machen mit unterschiedlichsten Menschen, über das Konzept von dauernder Liebe. Die Dauer ist 5 Jahre und das wurde auf diesem Fest gefeiert und es wurde öffentlich gefeiert. Der Unterschied ist, diese Sendung wird etwas lauter sein als die folgenden. Wir haben bewusst die Hintergrundmusik des Festes nicht weggenommen. Wir haben damit den Charakter des Festes versucht, in die Sendung reinzuholen. Also es kann durchaus auch vorkommen, dass das, was im Hintergrund an Gespräch zu hören ist, auch erlauschenswert ist. Jahre haben Nina und Dorel, ja, Gratulation. Ist Quantität überhaupt was Erstrebenswertes? Es ist natürlich wunderschön und erquickend zu sehen, wie glücklich und verliebt die zwei sind. Insofern geht es natürlich um die Kombination aus Qualität und Quantität. Ich finde es sehr schön, ich kann es mir schwer vorstellen. Es ist eine ziemlich lange Zeit, lange Beziehung, super. Ja, ich finde es schön, sowas zu feiern eigentlich. Und sehr wichtig, glaube ich auch. Dass man sich wieder, immer wieder daran erinnert, was man gemeinsam erlebt hat. When marimba rhythms start to play, dance with me. Make me sway like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Es war ja auch ein bisschen Konzept von der Party, dass die Gästinnen und Gäste ihre Lieblingsschnulzen suchen. Und ich habe ewig herumgekramt und geschaut, was ich denn da mitbringen soll. Und habe mich jetzt für ein Lied entschieden, eigentlich nur wegen einer Strophe, weil ich die sehr schön finde, und zwar Everything But the Girl. Und die Strophe ist I miss you like the desert's miss the rain. Wie ist das Verhältnis zwischen wenn nach 8 Jahren du eine Person noch vermissen kannst, finde ich irgendwie eine schöne Sache. Under the moonlight, this serious moonlight. Fest mit Freunden. Ich finde, langwährende Beziehungen sind durchaus erstrebenswert, ja. Das hat so was Quantitatives. 5 Jahre? Ich weiß nicht. Also wenn man, weiß nicht, im Vergleich zur Lebenszeit geht so, oder? Würde ich sagen, ist so Durchschnitt, guter Durchschnitt in unserer Alterskategorie. Ja. Naja, also da gibt es irgendwie 2 Ebenen. Die eine ist sozusagen die aufklärerische, dass Liebe ist ein Konzept und ein Konstrukt. Und insofern, weiß ich nicht, was Aufgesetztes, weniger was Konspiratives. Ich glaube, das, was eine Alltagsbeziehung ausmacht miteinander, wenn man den Alltag teilt, ich glaube, das hat was Konspiratives. Das ist vermutlich konspirativ, weil man sich dann irgendwie, da muss man sich halbwegs gut kennen, dass man sozusagen die Bedürfnisse von jemandem irgendwie, auf die so eingehen kann. Und das ist, finde ich, irgendwie das Schöne an Beziehungen. Es müssen aber jetzt keine Liebesbeziehungen sein, glaube ich, dass diese Intimität irgendwie hinhaut. Das nicht in erster Linie. Aber es ist ein definitives Plus von Liebesbeziehungen. Ich kann, glaube ich, nur jemanden lieben in Form einer sozusagen einer Paarbeziehung, die auch eine Freundin von mir ist. Das gilt umgekehrt nicht. Also meine Freundinnen liebe ich auch auf eine ganz andere Art, sozusagen ohne die Dimension des Begehrens. Was in another lifetime, one of toil and blood. Black and easy was a virtue, and the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. She said, I'll give you shelter from the storm. If I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her. On that I give my word. In a world of steel, I death and men who are fighting to be born. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. She took my crown of thorns. she said, I'll give you shelter from the storm. From the storm, the deputy walks on a hot nail and the preacher rides a mount. Nothing really matters much, it's a doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks on and raises it, someday I'll make it mine. If I can only turn back the clock to when God shelter from the storm. Selbstredend, ja. Also insofern, dass zwischen zwei oder mehreren Situationen aufgebaut werden, die mit Wimpernschlag-ähnlichen Codes abgerufen werden können, verlängert werden können, umgangen werden können. Es bildet sich quasi eine Sprache, eine eigene, zwischen zwei Personen. Und das ist das Konspirative und das Abrufen von dem und das Wahrnehmen von dem kann sehr befriedigend sein. Ein bekannter Slogan der 68er, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch ein Fest gehört, natürlich auch dem Anlass gemäß, dass in dieser Dauer eine bestimmte Qualität liegt. Die Situation in den späten 60er und auch in den 70er Jahren unterscheidet sich ja auch ökonomisch zum Beispiel wesentlich von der gegenwärtigen. Ich denke, wir haben sehr viele Verteidigungserfahrungen gemacht, also es geht ständig um ein, wir wollen nicht, dass uns noch irgendetwas weggenommen wird. Es ist keine große Aufbruchsstimmung. Mag sein, dass dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit und Rückzugsfantasien, die da irgendwo mitschwingen, durchaus also sehr stark in soziale, gesellschaftspolitische Entwicklungen eingebettet sind. Ohne jetzt natürlich zu glauben, dass das besonders fortschrittlich gewesen wäre, diese proklamierte Promiskuität. Also du sprichst am Anfang von einem politischen Slogan, der meines Erachtens von den Sprecherinnen auch nicht ganz ernst genommen wurde. Allerdings halt eine gewisse Aufbruchsstimmung ausdrücken sollte. Gleichzeitig drückt er aber eben ein sehr stark konzeptives Herangehen aus. Und ich glaube nicht, dass die meisten Menschen sehr konzeptiv an ihre Liebesbeziehungen rangehen, sondern dass sich das Konzeptive erst im Laufe der Zeit entwickelt und Pegeln ausrichtet gegenseitig. Das, was man bemerken kann, halt dann immer eine soziologische Wahrnehmung ist, der Quantität der gelebten Beziehungen. Das Geiz ist geil, kann man natürlich auch gefühlsmäßig leben und sie am Zurückhalten von Emotionen laben. Das Spannende ist halt, bei den jeweils einzelnen Menschen nachzuhaken, was ihre Konzepte beeinflusst hat bzw. beeinflussen wird und wie erfolgreich sie sind bei dem, das durchzusetzen, was sie sich wünschen. Ja. Ich glaube, dass wir da immer noch ziemlich am Herumschleudern sind, in dem zu suchen, was wir lieben und was wir lieben wollen. Und da finde ich so einen Slogan daraus zu machen, einen politischen, einen großen Quatsch. Ja. Das ist ja in Wirklichkeit eine andere Ausformung von katholisch-konservativen Tugendterror. Ja. Time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up on out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. Changes are taking the base I'm going. ich möchte, dass das eine Beziehung ist, wo ich mich halt immer wieder auch bewusst entscheide, weil ich mich halt damals auch bewusst entschieden habe, nicht zuletzt deswegen, weil es halt auch jemand anderen verletzt hat. Ja. So ein anderes Gegensatzpaar ist ja Alltag und Feiern heute. Also so das Besondere und das Alltägliche. Was das Besondere und was das Alltägliche ist? Ja. Fragen. Das ist irgendwie auch insofern schwierig, weil ich irgendwie mit dem Alltag kommt mir vorher erst seit kurzem konfrontiert bin. Also davor waren die Beziehungen irgendwie nie so, dass ich irgendwie so viel Alltag mitbekommen habe, und das hängt wahrscheinlich auch mit dem wenig Zusammenleben zusammen. Und das mehrt sich jetzt halt, also wir verbringen halt auch mehr Alltagszeit miteinander, wo wir jetzt halt nicht die Zeit hundertprozentig miteinander verbringen oder einander hundertprozentige Aufmerksamkeit geben. Und insofern ist es halt dann auch nochmal anders. Wieso glaubst du, dass es beinahe immer dazu kommt, dass man eine Person liebt? Naja, ich glaube eigentlich, dass das Pragmatismus ist. Es ist irgendwie, also einerseits natürlich schwierig, irgendwie sich dieser Konvention zu widersetzen. Und ja, dann ist es halt irgendwie auch ein Organisationsaufwand, glaube ich. Also das zu koordinieren, also einerseits ganz banal zeitlich und örtlich, aber halt auch mit seinem oder ihrem eigenen Gefühlshaushalt, ist halt eine, ja, schon eine Herausforderung. Und halt eben sich dieser Macht des Beziehungsideals zu widersetzen, ist halt auch, also da muss man irgendwie auch schon Spaß an dem Kampf haben, glaube ich. Ein paar grundlegende Basics, die halt stimmen sollten für mich, und die stimmen auch, und das sind halt so Sachen wie politische oder ideologische Orientierung, ja, und halt dann auch so banalere Sachen wie kulturelle Interessen. Aber es gibt halt dann ein paar Wesensmerkmale, wo wir halt total auseinandergehen. Steht da dann als Lösung Toleranz im Mittelpunkt oder Kompromiss? Also Kompromiss trifft für mich eher als Toleranz. Weil Kompromiss halt irgendwie auch heißt, dass man zusammen versucht, zu einer Lösung zu kommen und es halt irgendwie gemeinsam erarbeitet. Und Toleranz heißt für mich halt irgendwie ein halt auch genügsames sich damit abfinden und ja, die Differenz des anderen halt so anzunehmen, und das geht halt nicht immer. Ich glaube, dieses Fest ist irgendwie ist auch ein Teil davon. Also, weil wir schon öfters überlegt haben, also von wegen irgendwie traditionelle Konzepte, wie das wäre, wenn wir heiraten würden, oder halt eben auch das Zusammenziehen ist ja auch irgendwie so ein traditionelles Konzept, wie halt irgendwie Beziehungen laufen sollen oder wie sie halt auch laufen. Und insofern haben wir uns gedacht, ja, so ein Fest ist halt, dafür gibt es irgendwie keinen vorgeschriebenen Rahmen, so wie beim Heiraten oder so. Also da gibt es kein vorgeschriebenes Ritual, wie das jetzt zu sein hat. Und ich war, glaube ich, auch noch nie auf so einem Fest. Und insofern ist es halt schon ein Versuch, da das auch umzusetzen. Also, weil ich mich manchmal irgendwie auch so ein bisschen davor fürchte, die traditionellen Konzepte halt irgendwie auch genauso fortzuführen, wie sie mir irgendwie auch ansozialisiert worden sind. Ja, aber das ist halt eben ein Versuch, das ein bisschen zu durchbrechen. Also ich finde ihn wesentlich sexy, habe ich damals gefunden und finde ich heute immer noch. Und er mich, glaube ich, auch. Und das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Also so irgendwie dieses Begehren halt auch mitzubringen. Ja, und er ist halt wesentlich offen. Und ich habe oft das Gefühl, ich bin irgendwie mitunter recht bockig oder halt irgendwie verschlossen oder intolerant. Und das taugt mir, das ist halt irgendwie so die klassische Variante von einer Kompensation, dass er halt irgendwie was hat, was ich nicht habe. Nein, das ist eigentlich okay, wenn er das macht. Also, ich finde das manchmal auch ganz gut, weil es dann einfacher ist für mich, mich halt abzugrenzen. Also durch meine nicht so ausgeprägte Offenheit. Und bei ihm ist es halt, das sind die Grenzen halt dann viel schwieriger zu setzen. Und ja, gleichzeitig bewundere ich es halt auch total. Also mir ist wichtig, oder für mich ist es so, dass für mich Liebe auch eine Entscheidung ist, die man bewusst treffen sollte. Es ist für mich nichts, was einen irgendwie überwältigt. Ich will nichts anprobieren, hab keine Lust mich zu verkleiden. Die Beziehung, Familie, Haus und Hof, das finde ich alles doof. Da kann ich niemanden beneiden, ich kann nicht spüren und keinen Haushalt führen. Kein schlechter Film mich zu Tränen rühren. Aber wie kriege ich die Zeit bis zu meiner Beerdigung noch rum? Wie kriege ich die Zeit bis zu meiner Beerdigung noch rum? Bin mir fürs meiste viel zu schade und der Rest ist mir zu dumm. Wie kriege ich die Zeit? Wie kriege ich die Zeit? Wie kriege ich die Zeit? Bloß rum. Ich mach mir nichts aus Smalltalk im Büro. Ich fühl mich sowieso im Vorzimmer zu Hause. Für das Heere große Quoten, Frauenziel, bin ich zu infantil. Und dafür spreche ich viel zu leise. Kein reicher Mann macht mich so richtig an. Das ging ja auch nicht gut, weil ich nicht lügen kann. Aber wie kriege ich die Zeit bis zu meiner Beerdigung noch rum? Wie kriege ich die Zeit bis zu meiner Beerdigung noch rum? Bin mir fürs meiste viel zu schade und der Rest ist mir zu dumm. Wie kriege ich die Zeit? Wie kriege ich die Zeit? Wie kriege ich die Zeit? Ah, bloß rum. Ja, mir geht es sehr gut, ja. Ja, Ich denke, es war der Grund war der, dass wir unsere Freude nach außen tragen wollten. Wir wollten die Freude einfach mit vielen uns nahestehenden Personen teilen. Wir wollten es mit vielen uns nahestehenden Personen feiern. Naja, uns geht es darum, um zu sehen, wie nah können wir uns sein. Ja, und das ist dann auseinander. Die Nähe, das ist schon eine Essenz einer Liebe oder einer Beziehung auch, die Nähe zu einem Menschen. Ja. Also das ist für mich schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Irgendwo, vielleicht ist es irgendwo auch das Bedürfnis, einem Menschen so nahe zu kommen, wie man sich selbst glaubt, nahe zu sein. Ja, durchaus, ja. Also die andere Person als eigentlich ein bisschen als Teil von sich selbst da zu sehen. Also man nähert sich nicht irgendwas Fremden an dem man verbrennen kann, sondern man nähert sich selbst an und auf die Gefahr hin, irgendwas an sich zu entdecken, was geheimnisvoll ist. Ich glaube in Wirklichkeit, man sucht ja schon auch nach sich selbst, wenn man den Menschen liebt. Ja? Also das ist schon ein Teil davon. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get.